Ich schau zurück und seh den Weg, den ich einst ging, und hör die Stimme sanft, die mir vom Himmel klingt. Komm heim, verlorener Sohn, schon lange such ich dich. Kehr um zum Vaterherz, o zögre nicht. Verlass die böse Welt, verlass den Sündenweg, folg ihrem Locken nicht, schau von den Lüsten weg. Flieh aus der Finsternacht zum wahren Ruheort, zum Umgang mit dem Herrn und seinem Wort. Gequält von Sündenlast, die Seele krank und matt, nahm ich mir manchmal vor, zu gehen ins Vaterhaus, und mitten in der Not hört ich ganz tief in mir, die liebevolle Stimme sprach zu mir. Verlass die böse Welt, verlass den Sündenweg, folg ihrem Locken nicht, schau von den Lüsten weg. Flieh aus der Finsternacht zum wahren Ruheort, zum Umgang mit dem Herrn und seinem Wort. Die Tage flohen dahin und Jahre eilten fort, für meine Seele fand ich keinen Ruheort. Vergeblich irrte ich in Hoffnungslosigkeit, das Glück war irgendwo für mich bereit. Verlass die böse Welt, verlass den Sündenweg, folg ihrem Locken nicht, schau von den Lüsten weg. Flieh aus der Finsternacht zum wahren Ruheort, zum Umgang mit dem Herrn und seinem Wort. Doch endlich stand ich still und kehrte eilends um, zurück zum Vaterherz von meinem bösen Tun. Vergib mir, Vater mein, und nimm mich wieder an, dir will ich dienen treu mein Leben lang. Verlassen ist die Welt und auch der Sündenweg, sie locken mich nicht mehr, ich seh von Lüsten weg. Und aus der dunklen Nacht flieh ich zum Ruheort, zum Umgang mit dem Herrn und seinem Wort.